1. Bezalel began mit der Herstellung der Bundeslade aus Akazienholz, deren Mass Zweieinhalb Ellen in der Länge, anderthalb Ellen in der Breite und anderthalb Ellen in der Höhe betrugen. 2. Überzug die Lade sowohl innen als auch außen mit reinem Golden befestigt zudem einen umlaufenden goldenen Kranz und 3. Anschließend gosse via Goldene Ringe, die und den via unteren Ecken der Lade angebracht werden, Jewel Sway Ringe und Jeder Langzeit. 4. Danach stellte Stangen aus Akazienholz her, die ebenfalls mit Gold überzog. 5. Die Stangen werden durch die Ringe und den Seiten der Lade geführt, deren Transport zu ermöglichen. 6. Des Weiteren fertigt ein Deckblatt aus reinem Golden, die Zweieinhalb Ellen lang und anderthalb Ellen breit war. 7. Schaff auch zwei Karub aus Gold, die ingetriebene Arbeit und den beiden Enden dieser Deckplatte anbracht. 8. Die Karub werden Jewels an einem Ende Deckplatte befestigt. 9. Die Karub breiteten ihr Flügel nach oben aus, so dass sie die Deckplatte bedeckten, während ihr Gesichter einander zujwanden und auf die Deckplatte gerichtet waren. 10. Danach stellte ihr den Tisch aus Akazienholz her, der zwei Ellen lang, ein L breit und anderthalb Ellen hoch war. 11. Überzog in mit reinem Golden befestigt einen umlaufenden goldenen Kranz darin. 12. Anschließend brachte ein Handbreit, umlaufend leist und dem Tischen, auf der wiederum ein weiterer goldener Kranz befestigt word. 13. Des weiteren goss via Goldene Ringe, die und den via Ecken der Tischbein anbracht. 14. Dies Ringe, die sich nahe der Leist befanden, dienten zur Aufnahme der Stangen, damit der Tisch getragen werden konnte. 15. Die Stangen selbst fertigt aus Akazienholzen und überzog sie mit Gold, ebenfalls zum Zweck des Transports des Tisches. 16. Anschließend stellte als am Tisch gehorenden Gerät her, darunter Schüsseln, Schalen, Becher und Kannen, die für die Darbringung des Trankopfers bestimmt waren und zwar als aus reinem Gold. 17. Des Weiteren schaff den Luchter aus reinem Gold in getriebener Arbeit, bestehend aus seinem Fastgestell, dem schaff soe den des Uchorigen Kelchformigen Vizirigen mit Nolan und Bluten. 18. Von den Seiten des Luchters Gingen Sex Roren AB, Jewels Dree auf Jeder Seat. 19. G. Dieser Sex Roren, die vom Luchter Ostjingen, war mit Dree Mandelbluten Formigen Kelchen Versiert, die Jewels ein Noll und ein Blut am Fassen. 20. Hauptschaf des Luchters selbst befanden sich via weitere Mandelbluten Formige Kelchi mit ihren Nolen und Bluten. 21. Dabei war Jewels ein Noll unter Jedem der Dree Rorenpaar an Jordnet, die vom Luchter abzweiten. 22. Al Nolan und Roren waren untrennbar mit dem Luchterverbunden, da das gesamte Werk aus einem einzigen Stück reinem Gold in getriebener Arbeit gefertigt word. 23. Des Weiteren fertigt die sieben des Uchorigen Lampen, die Lichtschieren und die Fannen, allesamt aus reinem Gold. 24. Für den Luchter und al sein Uchorigen Gerät word insgesamt ein Talent reines Gold verwendet. 25. Anschließend schaff den Ratcher alter aus Akazienholz, der quadratisch war, ein L lang und breit soe sway Ellen hoch, wobei sein Horner ein integraler Bestandteil des Alters waren. 26. Überzog den alter vollständig mit reinem Gold, einschließlich seiner Platt, der umlaufenden Wander und der Horner, und befestigt einen goldenen Kranz ringsum. 27. Unterhalb Diocese Kranzes brachteren den beiden Ecken Jeder Seat Jewels Sway Goldene Ringen, dieser Aufnahme der Stangen dienten, den Alter transportieren zu können. 28. Die Stangen dafür fertigt aus Akazienholzen und überzog sie ebenfalls mit Gold. 29. Schließlich stellte das Heilige Salbel und das Reiner, Wohlreichend Raucherwerk her, Gemmes der Kunst des Salbenmischers.